Hallo Jackie, du hast Mitte Januar einen IMI, also eine Informationsstelle Militarisierungsanalyse, veröffentlicht und die hat den Titel Keine Abschiebung nach Afghanistan. Kurz nach der Abschiebung im Januar 2021 nach Afghanistan geschrieben wurden. Davor gab es schon die Abschiebung im Dezember. Und abgesehen davon, dass es 2016, als angefangen wurde, nach Afghanistan abzuschieben, war es ein Dammbruch, weil es eine Abschiebung war in ein Kriegsland, wo auch die Bundeswehr vor Ort beteiligt ist. Und jetzt kommt hinzu, dass sich die Lage vor Ort dramatisch verschlechtert hat. Und es kommt hinzu, dass es eine Pandemie gibt, dass es unverantwortlich ist und wirklich nicht systemrelevant, Abschiebungen durchzuführen. Und dann auch noch Abschiebungen nach Afghanistan, wo ein Drittel der Bevölkerung infiziert ist, wo eigentlich Verelendung auf sie wartet und ein Gesundheitssystem besteht mit 4 Intensivbetten, mit Beatmungsgeräten in Kabul. Und ja, also es ist dringender denn je, denke ich, die Forderung in den Raum zu stellen, keine Abschiebung nach Afghanistan. Ich finde, es ist unglaublich, wenn man jetzt bedenkt, die letzte Abschiebung, also die Abschiebung am 12. Januar 2021, da wurden 26 Menschen abgeschoben. Also einer davon wurde zurückgebracht, weil Afghanistan die Person aus humanitären Gründen nicht angenommen hat. Aber es wurden 26 Personen aus der ganzen Bundesrepublik zusammengebracht, zusätzlich zu 84 Bundespolizistinnen. Und das ist ein unglaublicher logistischer Aufwand. Und wenn uns nahegelegt wird, zu Hause zu bleiben und auf soziale Kontakte zu verzichten, bringt man da viele Menschen aus unterschiedlichen Gebieten zusammen für eine Abschiebung, die sie dann natürlich im Fall von Afghanistan im Endeffekt auch noch in Lebensgefahr bringt. Also das ist vollkommen unnötig und verantwortungslos. Und findet trotzdem statt von der Bundesregierung. Was gibt es da für Gründe, das überhaupt zu machen? Ich meine, es wird ja begründet damit, dass das alles Menschen sind, die Straftaten begangen haben, straffällige Personen, was in meisten Fällen nicht stimmt. Oder ich meine, was dann straffällig ist, ist ja schon, wenn man praktisch irgendwo vielleicht mal im Müller etwas geklaut hat oder so, wenn man deswegen verurteilt wird. Es ist ja vielfältig, also es wird so porträtiert, als würde es sich um Personen halten, um Männer, die eine Gefahr für die Gesellschaft mehr oder weniger darstellen. Es gab einmal eine recht ehrliche Kolumne, ich glaube, das war in der FAZ, die fand ich recht aufschlussreich, wo gesagt wurde, naja, dass die Menschen aus Afghanistan, die hierher kommen, dass die nicht so praktisch sind für den Arbeitsmarkt. Viele haben keine große berufliche Erfahrung oder Ausbildung oder Schulbildung, es fehlen Englischkenntnisse, also sie seien nicht so gut für den Arbeitsmarkt zu gebrauchen wie geflüchtete Menschen aus anderen Gebieten. Das fand ich sehr kalt, brutal, aber irgendwie auch ehrlich. Also ich meine, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten, warum diese Abschiebungen durchgeführt werden. Ja, ich denke, das ist in Rassismus zu begründen und darin, dass Menschen nach ihrer Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt eingeordnet werden. Gerade auch die Bildung, das war ja auch mit einer der großen Narrative, warum ein Krieg da notwendig ist, um auch Frauen zu ermöglichen, zur Schule zu gehen und Frauen einen beruflichen Werdegang zu ermöglichen. Aber tatsächlich ist es so, dass sich auch die Bildungssituation verschlechtert hat und es gibt viele Angriffe auch auf Bildungseinrichtungen weiterhin und die ist verschlechtert und würde die Bundesregierung Abschiebungen stoppen nach Afghanistan, würde es praktisch auch ein kleines Schuldeingeständnis sein. Also würde es auch die Bundesregierung mehr oder weniger damit auch sagen, dass jetzt seit 2001 Bundeswehreinsatz ist in Afghanistan, aber dass sich die Situation nicht verbessert hat, sondern dass sie sich verschlechtert hat. Also das würde da auch noch dazukommen. Das ist auch einer der Gründe, warum vermutlich die Abschiebungen da so gepusht werden. Ja, und die Situation allgemein dort ist gerade gravierend. Es gibt unglaubliche Armutszahlen. Also es gibt einen Bericht, der ist noch vor der Pandemie geschrieben, von der Sozialwissenschaftlerin Friederike Steinmann. Und die beschreibt, dass in 2016 das Armutsniveau mit 54% so hoch ist wie zum Zeitpunkt des Sturzes der ersten Taliban-Herrschaft im Jahr 2001. Also wir sind praktisch an dem gleichen Punkt mehr oder weniger. Nur dazu kommt, dass die Menschen, die von humanitärer Hilfe abhängig sind, dass die sich nochmal in den letzten Zeiten nahezu verdoppelt haben. Und dass es nur mehr Hungernde praktisch im Jemen gibt. und die Arbeitslosenrate ist enorm. Also sie ist die höchste weltweit mit 80%. Und es gibt auch das Institute for Economics and Peace und das hat Afghanistan sowohl im Jahr 2019 als auch 2020 zu dem unsichersten Staat weltweit eingestuft. Also die Situation ist katastrophal. Und deshalb gibt es natürlich hier auch Proteste, also eben gegen diese Abschiebung. Was ist denn da die letzten Jahre passiert? Einiges. Also es gab den Aufschrei 2016, dass dies ein Dammbruch sei, wie gesagt, dass man in ein Kriegsgebiet abschiebt mit der Bundeswehr. Es gab zahlreiche Demonstrationen, Kundgebungen, Banneraktionen, Appelle, zahlreiche Aktionen, wo Menschen auch immer wieder an dem Tag der Abschiebung selbst oder davor auf die Straße gehen, auch bei der letzten Abschiebung im Januar, das war von Düsseldorf, die Abschiebung, da waren etwa, ich glaube, 100, 150 Menschen, die vorm oder im Flughafen demonstriert haben und dagegen ihre Stimme erhoben haben. Es gibt verschiedene Bündnisse, die sich zusammentun und organisieren, um denen etwas entgegenzusetzen, aber es ist schwer. Und wenn wir auch an Nürnberg denken, 2017, da sollte ein Berufsschüler abgeschoben werden und etwa 300 Mitschüler und Mitschülerinnen haben sich zusammengetan und haben sich der Abschiebung aktiv in den Weg gestellt und haben dann unglaubliche Repressionen erfahren. Nichtsdestotrotz, dass die Demonstrationen dagegen weitergehen und jetzt hat der Bayerische Flüchtlingsrat veröffentlicht, dass die nächste Abschiebung wahrscheinlich am 9. Februar passieren wird und ich denke, da wird es auch wieder Protest geben und es ist ein bisschen hart, dass wir so viel demonstrieren und trotzdem gibt es jetzt keinen Stopp der Abschiebung, aber ich denke, dass wenn wir weitermachen, es gibt immer wieder kleine Teilerfolge oder wir können sie vielleicht als solche werten. Jetzt zum Beispiel hat ein Gericht in Mannheim gesagt, dass ein Mensch nicht nach Afghanistan abgeschoben werden darf, weil er sonst dort der Situation der Verelendung ausgesetzt wäre. Und es kann nicht schaden, wenn es weiter auf der Straße gesagt wird und laut gesagt wird und auch über die Bedingungen in Afghanistan geredet werden, um dann Druck zu machen, dass vielleicht auch mehrere Gerichte solche Entscheidungen treffen oder die Abschiebung nach Afghanistan eingestellt wird, weil sie auch einfach, abgesehen davon, dass sie unmenschlich ist, auch einfach unrechtens ist. Wo ja die Bundeswehr seit 2001 nicht so erfolgreich agiert und so die bundesdeutsche Botschaft zerstört wurde. Die Botschaft wurde zerstört und sie haben es auch nicht geschafft, die Botschaft, also es gibt einen Bericht von 2020, dem immer noch auf die mangelnde Funktionsfähigkeit der deutschen Botschaft hingewiesen wird. Also das ist innerhalb von 3 Jahren, wurde es noch nicht mal geschafft, die wieder aufzubauen und nichtsdestotrotz ohne eine funktionierende Botschaft behauptet die Bundesregierung, da gute Daten zur Situation zu haben, die aber auch Berichten von der UN oder weiteren Institutionen widersprechen, so zum Beispiel die Behauptung, es gäbe sichere Gebiete. Also in fast jenen Gebieten von Afghanistan gibt es Gefechte und gibt es Kampfhandlungen und diese Position ist nicht haltbar. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns jetzt die Kampfhandlungen anschauen, dass sich das gewandelt hat, also dass die NATO dort ihre Luftangriffe zeitweise stark gesteigert hatte, also von 2017 bis 2020. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die NATO jetzt ja sagt, dass die Truppen vor Ort reduziert werden oder es wird sogar von Abzug geredet, wobei ich denke, das ist ein bisschen Augenwischerei, weil wenn man genauer hinguckt, heißt es am Ende immer, kleinere Teile bleiben oder die Mission wird reduziert, der Rahmen wird reduziert, aber läuft weiter. Dass erstmal die Luftangriffe gesteigert wurden, weil es hieß, es gäbe weniger Truppen vor Ort. Und Nita Crawford, eine Professorin aus den USA von der Brown University, hat sich das genau angeguckt und zeichnet nach, inwiefern die Luftangriffe auch genutzt werden, um eine bessere Position am Verhandlungstisch zu haben. Also sie zitiert da auch einen General in diesem Fall vom US-Militär, der gesagt hat, dass man damit den Taliban zeigt, dass das ihre beste Chance der Verhandlungstisch sei, also das Verhandeln ihre beste Option sei. Und ja, das ist dann natürlich auf Kosten der Bevölkerung. Aber es sind nicht nur die USA, die diese Taktik anwenden, sondern jetzt ist das auch zu beobachten, dass es das afghanische Militär, die Afghan Air Force, dass sie ebenfalls mit den Bombardierungen hochfahren, die jetzt in Verhandlungen mit der Taliban sind. Und eine brutale Dynamik auf jeden Fall. Und Zudem kommt hinzu, dass die ganzen Sicherheitskräfte, also dass viele der Sicherheitskräfte vor Ort sterben, der afghanischen Sicherheitskräfte, sagen wir das jetzt mal für Polizei und Soldaten. Also da wurden innerhalb von 5 Jahren auch 45.000 getötet. Und ich will jetzt nicht ein Plädoyer halten dafür, dass besonders tragisch wäre, aber es ist tragisch, besonders tragisch in dem Sinne auf jeden Fall nochmal, dass der Sicherheitssektor mit der einzige Bereich ist, wo Menschen in Afghanistan Arbeit finden können. Also ob das jetzt militanten Gruppen ist oder ob das beim Militär ist, bei der Polizei ist. Also dass die Arbeitsplätze, die da geschaffen werden, im Sicherheitssektor sind, zum einen im repressiven Teil des Staates und zum anderen setzen sie sich damit enormen Risiken aus. Und im Endeffekt die Abgeschobenen aus der BRD, die vor jahrelang hier gelebt haben, haben dann Glück, wenn sie so einen Job bekommen, ne? Ich finde es recht empfehlenswert, diese Studie von Friederike Stahlmann zum Verbleib und den Erfahrungen abgeschobener Afghanen. Also es hat sie mit Interviews gemacht und da 55 Leute befragt. Es ist tatsächlich enorm schwer für Menschen, die zurückkehren, einen Job zu finden. Abgesehen davon, wir hatten es ja da schon, dass die Arbeitslosigkeit mit die höchste weltweit ist. Und das ist jetzt nochmal verschärft durch Corona. Also allein im letzten Jahr haben nochmal 2 Millionen der 39 Millionen Menschen irgendwie ihren Job verloren. Also es sind wirklich Ausmaße, die man sich, also ich mir nicht richtig vorstellen kann. Menschen, die zurückkommen, haben enorme Schwierigkeiten, einen Job zu finden, auch weil es sehr viel Gewalt speziell gegen Rückkehrer und Rückkehrerinnen gibt. Also zum einen ist da die Taliban, die dann bestraft, dass, es gibt einen Bericht von einem, der abgeschoben wurde, dessen Vater bei der Taliban ist und er hat über Kontakte aus Deutschland erfahren, dass sein Sohn eine Freundin hatte. Und hat dann Gewalt gegen ihn angewandt. Oder man hat erfahren, dass eine Person in der Kirche mitgeholfen hat und dann wurde gesagt, konvertiert zum Christentum. Also es wurde unterstellt und die Person hat auch Gewalt erfahren. Oder es gibt dann auch die Situation, dass wenn die Personen zurückkehren, dass die Nachbarn das dann mitkriegen und dass sie dann sagen, gibt uns das und das, weil sonst verpetzen wir euch an die Taliban. Weil Rückkehrerinnen, da wird unterstellt, dass sie entweder Ungläubige geworden sind oder dass es Spione sind, dass sie zusammengearbeitet haben mit dem Westen und so weiter und so fort. Aber das ist auch irgendwie zum Teil verständlich, wenn wir eine Wirtschaft haben, die am Boden liegt, wenn wir Menschen haben, die hungern und das ist dann eine Möglichkeit, diese Erpressungsversuche Geld zu verdienen oder irgendwie Essen auf den Tisch zu bringen. Und dann ist es natürlich für sie schwierig, einen Job zu finden, weil sie auch eine Gefahr darstellen können für das Geschäft. Und es gab einen Bericht, einer von den 55 Leuten konnte einen Job finden, mit dem er sich finanzieren konnte. Das war in einem Laden von seinem Onkel und er hat ihm auch gesagt, sag niemanden, dass du abgeschoben wurdest, sag niemanden, dass du in Europa warst, sonst bringst du uns in Gefahr. Und selbst da musste der Laden zumachen aus anderen Gründen. Also keiner der 55 Leute hatte einen Job, mit dem sie sich ernähren konnten. Abgesehen davon, dass fast 90%, ich glaube 89% von ihnen mehr oder weniger im Versteck gewohnt haben, um sich keiner Gefahr auszusetzen. Also wenn sie Glück haben, haben sie einen Job und die Jobs, die es da gibt, also die da gefördert werden, natürlich auch mit der Politik aus dem Westen. Also es wird ja unglaublich viel Geld in diese Ausbildungsprogramme gesteckt und Afghanistan wird dazu gedrängt, mit diesem Dogma, was wir jetzt die letzten Jahre haben, was sich immer stärker entwickelt, von erst Sicherheit, dann Entwicklung, also dass alles in den Sicherheitssektor gepumpt wird, das ist auf jeden Fall ein ganz schädliche Dynamik, ja. Die Menschen, die von hier abgeschoben werden nach Afghanistan, sind ja davor aus Afghanistan geflohen und hatten einen sehr schwierigen Weg hierher. Was lässt sich dazu sagen? Der Weg ist lang und gefährlich, hält sie nicht davon ab, dass die meisten, wenn sie abgeschoben werden, es wieder versuchen, aus dem Land zu fliehen. Ich meine, es fängt schon an mit Iran und Türkei, also da wird es auch immer schwieriger, da durchzukommen und die Türkei schiebt auch immer mehr Leute aus Afghanistan ab. Also die Hürden, erstmal bis ans Mittelmeer zu kommen, werden schwieriger. Und auch die Berichte über Boote, die an dem Seenfaden waren, also in der Osttürkei, da gibt es auch immer mehr Menschen, die ertrinken, viele aus Afghanistan. Also der Weg erstmal bis zum Mittelmeer, bis zur Außengrenze, können wir sagen, wird beschwerlicher und gefährlicher. Und wenn sie dann an der Außengrenze sind, dann haben wir natürlich einerseits die Situation in Griechenland auf Lesbos. Da gab es ja auch die Leave No One Behind-Kampagne, die auf die Situation dort aktiv hingewiesen hat und weiterhin weist, also wo die Menschen in menschenunwürdigen Situationen auf den griechischen Inseln erstmal gestoppt werden und wenn sie dann es schaffen, von den Inseln wegzukommen, dann ist oftmals die Balkanroute einer der Wege und da gibt es auch eine hervorragende Publikation über die Pushbacks, wie auch in der Veröffentlichung vom Border Violence Monitoring Network mit dem Namen The Black Book of Pushbacks, wo sie nachzeichnen, inwiefern sie an den Grenzen Gewalt von EU-Behörden erwartet. Also ob das Polizisten, Polizistinnen sind, Grenzschützer, Grenzschützerinnen. Das ist auf jeden Fall systematische Gewalt, die auch durch die Bundesregierung, kann man sagen, mitgetragen wird, weil die Bundesregierung zum Beispiel dem kroatischen sogenannten Grenzschutz Wärmebildkameras und weitere Technologien zur Verfügung stellt, mit denen sie die Leute besser aufspüren können und dann mit Gewalt zurückschieben über die Grenze. Und wenn sie es dann einmal schaffen, weiterzukommen und in der Bundesrepublik ankommen, dann erwartet sie, wie gesagt, oftmals diese doch auffällige hohe Fehlerrate bei der Bewertung ihrer Asylanträge. Also wie gesagt, es gibt von Pro Asyl die Schätzung, dass 60% der Anträge zu Unrecht abgelehnt werden. Also wenn es dann vors Gericht geht, vor die nächste Stufe, dann wird das so befunden, dass sich in fast 60% der Fällen, dass es zu Unrecht abgelehnt wurde. Auf jeden Fall lohnt es sich, da dann zu klagen und wie gesagt, ich denke auch weiter zu demonstrieren, um klarzumachen, dass diese Abschiebungen gestoppt werden müssen.